ist nicht mehr da. Trauer, oh Trauer, wie schön war's im letzten Jahr. Jetzt ist sie nicht mehr da. Ich habe Kummer. Heartaches. Whoa, heartaches. Mir tut das Herz so weh. Tut mir so weh. Tränen, oh Tränen, weil ich sie nicht wiedersehe, niemals mehr wiedersehe, habe ich Kummer. Help me, baby, is it really so hard to understand? Baby, is it really the ender?